Herzlich willkommen zur 15. Folge und Achtung, heute gilt's der Politik. Der Textdichter des folgenden Liedes jedenfalls gilt als ein Rudi Dutschke des 18. Jahrhunderts. Immerhin sitzt er 10 Jahre lang in Festungshaft, nur weil er es gewagt hat, die Willkür des Adels und der Kirche offen zu kritisieren. Ob seinem Tonsetzer das klar ist, wissen wir nicht. Komponist im Kaiserreich, Schubert der Unpolitische? In einem Bächlein helle, da schoss sie frohe Eil, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah ihr süße Ruhe des unteren Fischleins Bade im klaren Bächlein zu, des unteren Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. So lang dem Wasserende, so dacht ich nicht erbrickt, so fängt er die Forelle mit seinen Fangen nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Fangen nicht. Lucia Popp und Irvin Gage mit der Forelle, einem der bekanntesten und missverständlichsten Schubert-Lieder überhaupt. Der Text geht auf den schwäbischen Dichter Christian Daniel Friedrich Schubart zurück, der die Mätresse des württembergischen Herzogs einmal eine Lichtputze nennt, die glimmt und stinkt und dafür und für andere lose Reden ins Gefängnis wandert. Meinungs- und Redefreiheit gilt eben nicht viel. Der Absolutismus erzeigt sich Ende des 18. Jahrhunderts von seiner hässlichsten Seite. Ist Franz Schubert das bewusst, als er Schubarts Gedicht 1816 vertont? Wahrscheinlich ja. Zumindest gibt es dafür ein Indiz. Schubart schreibt 4 Strophen, Schubart vertont nur 3. Warum? Das Gedicht entsteht während der Gefangenschaft des Dichters auf der Festung Hohenasperg und offenbar verarbeitet er darin sein eigenes Schicksal. Der Angler mit der Rute steht für den württembergischen Willkürherrscher, das Fischlein an der Angel ist er selbst. Für diese Deutung braucht es nicht viel Fantasie. Um die freilich sehr ins Auge springenden Parallelen etwas zu bemänteln, tut Schubart in der 4. Strophe so, als handle das Ganze von der Verführung eines jungen Mädchens und von dessen Entjungferung. Ein kluger Schachzug, dem Schubart nicht folgt. Er lässt die 4. Strophe weg und stellt sicher, dass sie seinem Lied auch nicht hinzugefügt werden kann, einfach so. Die Form ist nämlich geschlossen. A, B, A', da ist nichts zu machen. Dies alles sagt, Schubart beharrt auf dem offenen, dem politischen Schluss. Ein Akt der Solidarität mit dem deutschen Dichter, ein Credo in eigener Sache? Das müsste auch dem Forellenquintett anzuhören sein, das er rund 2 Jahre später komponiert. Das Quintett ist eine Auftragsarbeit. Seine Musik hat man früh mundartlich genannt oder sogar trivial. Verkappt Politisches, wie im Lied, scheint darin nicht mitzuschwingen. Oder vielleicht doch? Thank you. Was will diese Musik? Will sie heiter sein, harmlos oder moralisch? Will sie funktionieren oder ironisieren? Den politischen Schubert in seiner Instrumentalmusik aufzuspüren, ist nicht leicht. Ein Werk wie das Forellenquintett dürfte in seiner Popularität so politisch wie apolitisch sein. Das eigentliche Forellenthema kennt jedenfalls kaum Fragezeichen, Zweifel, Gesten von Schmerz oder Leid. Dafür wird es hier fast bis zum Überdruss variiert. Als wolle Schubert bekräftigen, was allzu leicht überhört werden kann und wird. Die Position des lyrischen Ichs am Ende des Liedes, am Ende der dritten Strophe. Und ich mit regem Blute sah die Betrogene an, heißt es bei Schubart. Das Ich verharrt als Beobachter, handlungsunfähig, ja ohnmächtig. So wie Schubart sich der politischen Willkür ausgeliefert sieht, so wie Schubert eine Generation später die bleierne Zeit des österreichischen Kaisers Franz und dessen Staatskanzlers Metternich erlebt. Aber ich bin Ihnen noch die Interpreten des dritten und vierten Satzes aus Schuberts Klavierquintett, Deutschverzeichnis 667, schuldig. Dies waren neben der Geigerin Anne-Sophie Mutter und dem Pianisten Daniel Trifonow die Bratschistin Huayun Li, der Cellist Maximilian Hornung und der Kontrabassist Roman Patkolo. Kaiser Franz I. gilt zwar als sympathischer und väterlicher Monarch, rückt aber keinen Deut ab von seinem Gottesgnadentum und steht für ein strenges absolutistisches Ordnungsdenken. Für ihn besitzt das Volk keine Rechte. Sein Minister und späterer Staatskanzler Clemens Wenzel Lothar von Metternich setzt dieses Denken um, energisch, ja drakonisch. Er stärkt den Polizeistaat und die Zensur, etabliert ein ausgefeiltes Spitzelwesen und trifft in Wien auf kritisch-liberale Künstler- und Intellektuellenkreise. Schubert ist, wie wir wissen, Teil dieser Kreise und macht durchaus gewisse Moden mit. Der preußische Dichter Theodor Körner etwa ist eine Zeit lang extrem populär, nicht zuletzt, weil er 1813 im Kampf gegen Napoleon fällt. Schubert vertont ein Libretto nach Körner, den vierjährigen Posten und diverse Vokalquartette. Tut er das, weil er Körners militanten Patriotismus teilt? Ist das auch seine politische Überzeugung? Hören Sie drei dieser Vokalquartette: Trinklied vor der Schlacht, der Morgenstern und Jägerlied. Es singt der Arnold Schönberg Chor. Auf der Wein, wie die Posaune erklingt. Gott hilft uns im gerechten Krieg, frisch in den Kampf, Tod oder Sieg, frisch, Brüder, auf den Feind. Verse wie diese vertont Schubert im Mai 1815. Und auch wenn die Musik nicht besonders kriegerisch klingt, so transportiert sie doch eine Botschaft, die sich nicht leugnen lässt. Der Arnold Schönberg Chor und der Pianist Andreas Steyer mit drei frühen Vokalquartetten, zuletzt das Jägerlied. Die musikalische Leitung hatte Erwin Ortner. Schubert, der Unpolitische, so lautet der Untertitel meiner heutigen Sendung, mit Fragezeichen, und das ist durchaus polemisch gemeint. Sehr lange nämlich gilt Schubert als unpolitisch, mindestens bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein. Er ist der kleine, dicke Lustige, der sich in Wirtshäusern tummelt, zum Tanz aufspielt und kaum spricht. Er ist der Kleinbürger, der ein Leben lang in unsicheren Verhältnissen lebt. Und er gilt auch musikalisch als Eskapist, als jemand, der in den großen, repräsentativen Genres keinen Erfolg hat und sich ganz aufs Kleine und Intime kapriziert, auf die lyrische Innenschau der menschlichen Seele. Schubert, das ist der Liederfürst. Hier schließt sich ein merkwürdiger Kreis. Nachdem sich die gesellschaftliche Stimmung nach 1815 nämlich dreht und stramme restaurative Tendenzen um sich greifen, gerät nichts so sehr in den Fokus der Zensur wie die textgebundene Musik. Sollte Schubert mit seinen Liedern also Welt- und Kunstflucht im Sinn gehabt haben, so erreicht er damit das Gegenteil. Am 23. März 1819 fällt der deutsche Dichter und Dramatiker August von Kotzebue, eine Symbolfigur der politischen Reaktion, einem Attentat zum Opfer. Jetzt ist es endgültig aus mit der liberalen Freizügigkeit. Metternich zieht die Daumenschrauben der Repression weiter an, die Karlsbader Beschlüsse tun ein Übriges. Ihnen geht es um die Eindämmung nationaler und liberaler Tendenzen im Europa nach Napoleon. Die öffentliche Meinungsfreiheit wird verboten, Universitäten werden überwacht, Turnplätze geschlossen und die Presse zensiert. Und Schubert? Erinnert sich daran, dass auch er einst Kotzebue vertont hat, 1812 mit seinem Singspiel Der Spiegelritter und ein Jahr später mit der Zauberoper Des Teufels Lustschloss. Selige Zeiten, da es noch um Stoffe ging, um populäre Inhalte und nicht um politische Gesinnungen? Die Wiener Philharmoniker mit der Teufelsouvertüre. Es dirigiert István Kertész. Die Ouvertüre zu Des Teufels Lustschloss nach Kotzebue, István Kertész stand am Pult der Wiener Philharmoniker. Schubert ist 16, als er diese Oper schreibt. Der Wiener Kongress und die Karlsbader Beschlüsse sind da noch weit. Retrospektiv gesehen ist die Wahl von Kotzebue als Librettist also eine Jugendsünde, wie ästhetisch gesehen wohl das Ganze überhaupt. Ist Schubert klar, mit wem er in Wien Umgang hat? Weiß er, dass nahe Freunde wie Schober oder Meyerhofer oder entferntere wie der Jurist Franz von Bruchmann und der Politiker Anton von Dobelhoff zu burschenschaftlichen und somit rebellischen Kreisen Kontakte unterhalten? Oder ist er tatsächlich ahnungslos? Fragt man nach Schuberts politischer Einstellung, landet man immer wieder an demselben Punkt, früher oder später. Ist er Mitläufer oder Überzeugungstäter? Vertont er die Forelle, weil das Gedicht so hübsch ist, oder um gegen die Obrigkeit zu protestieren? Vertont er Körner, weil er dessen Patriotismus und Antinapoleonismus bewundert? Vertont er Kotzebue, weil alle es tun? Es gibt so gut wie keine politischen Äußerungen von Schubert selbst. Die Musikwissenschaftlerin Veronika Beci mutmaßt, einschlägige Quellen seien vernichtet worden, um den Ruf des Komponisten nicht zu schädigen. Der Künstler sei am liebsten sich selbst überlassen, so lautet eine dieser Äußerungen. Eine andere handelt vom fatalen Erkennen einer miserablen Wirklichkeit. Beide lassen sich ebenso gut politisch deuten wie autobiografisch oder künstlerisch. Sie bringen also wenig. Aufschlussreicher ist es, Schuberts Künstlerfreunde politisch näher zu betrachten. Allen voran den Lyriker Johann Chrysostomus Senn. Schubert lernt ihn im Konvikt kennen. Senn, der Sohn eines Tiroler Freiheitskämpfers, ist aufsässig, begabt, gebildet und aufbrausend und verliert sein Stipendium bald wegen ungebührlichen Betragens. Er schreibt Gedichte wie dieses hier zum Beispiel. Ich treibe auf des Lebens Meer. Mut in meinem Kahn. Ich ziehe noch steuer hin und her, wie die Strömung reißt, wie die Winde gahn. Eine selige Insel sucht der Wahn. Eine selige Insel sucht der Wahn. Doch ein ist es nicht, doch ein ist es nicht. Du lahne gläubig überall an, wo sich Wasser Erde bricht. Siegfried Lorenz und Norman Schettler mit »Selige Welt« nach Johann Senn. Ein Lied, wahrscheinlich aus dem Herbst 1822, ein Lied, in dem sich, so der Schubert-Forscher Walter Dürr, die unmittelbare Erfahrung politischer Unterdrückung ausspreche. 2,5 Jahre zuvor kommt es in Wien zu der sogenannten Senn-Affäre, an der auch Schubert beteiligt ist. Senns Wohnung wird gefilzt. Grund dafür ist, man stelle sich vor, die Tagebuchnotiz eines Studenten, von der die Polizei Kenntnis erhält. Senn sei der einzige Mensch, so notiert der Student, den ich fähig halte, für eine Idee zu sterben. Ein potenzieller Radikaler also. Als die Polizei die Wohnung stürmt, halten sich neben Senn Schubert, Bruchmann und zwei weitere Freunde darin auf. Man wehrt sich, die Beamten werden beschimpft und beleidigt. Senn ruft, er habe sich um die Polizei nicht zu bekümmern, denn die Regierung sei zu dumm, um in meine Geheimnisse eindringen zu können. Alle werden verhaftet. Schubert und die anderen dürfen die Wache nach den üblichen 48 Stunden und ein paar Verhören wieder verlassen. Senn aber, der heftigste und gefährlichste Schwärmer, bleibt 14 Monate lang in Untersuchungshaft und wird anschließend in seine Tiroler Heimat abgeschoben. Wien zu betreten bleibt ihm zeitlebens verboten. In Innsbruck verdingt er sich mal als Soldat, mal als Advokat oder Sprachlehrer und fristet eine tragische, von Staats wegen zerstörte Existenz. Der Schriftsteller Charles Sealsfield schreibt in Schuberts Todesjahr 1828, es seien dies Zeiten, in denen selbst aus einem Shakespeare nichts geworden wäre. Nichts ist gestattet, kein Witz, keine Ironie, kein vertiefter Gedanke. Wie klag ich's aus, das Sterbegefühl? Schwanengesang, Deutschverzeichnis 744, ebenfalls auf einen Text des Unruhestifters Johann Senn und ebenfalls in Astur, der Tonart des Jenseitigen. Der Pianist war Graham Johnson, es sang Brigitte Fassbender. Senn wird im Mai 1821 abgeschoben, daraufhin reißt der Kontakt zu seinen Wiener Gesinnungsgenossen ab. Dass Schubert anderthalb Jahre später zwei seiner Gedichte vertont, ist also mindestens merkwürdig. Hat er etwas gut zu machen gegenüber dem aufmüpfigen Tiroler? Will er sich selbst politisch positionieren? Die beiden Gedichte, Schwanengesang und Selige Welt, geben das nur mit viel hermeneutischer Mühe her. Vielleicht ist die Sache aber auch simpler. Bruchmann nämlich besucht Senn in Innsbruck und schreibt emphatische Briefe über das Wiedersehen. Senn sei noch immer der alte, unveränderliche, ewige. Das mag für Schubert Anlass genug sein, sich an seinen Konviktskommilitonen zu erinnern. So richtig eng scheint das Verhältnis der beiden nie gewesen zu sein. Aber es lässt sich verallgemeinern. Politisch sind bei Schubert immer eher die anderen. Er selbst ist zwar dabei, aber nicht zu sehr. So verfasst Senn unter anderem einen Kommentar zu Hegels Phänomenologie des Geistes. Der preußische Staatsphilosoph gilt im Kaiserreich als verpönt. Kennt Schubert diesen Kommentar? Ist der hegelsche Weltgeist, ist deutsche Geniekritik etwas, das ihn umtreibt oder gar provoziert? Wohl kaum. Die Musik aber stellt für ihn ein probates Mittel dar, Grenzen zu überwinden. Intellektuelle Grenzen, soziale Grenzen. Das gilt auch für Franz von Bruchmann, den Sohn eines Großkaufmanns und Direktors der Österreichischen Nationalbank. Ohne die Kunst, ohne ein gemeinsames Denken, hätte Schubert Menschen wie ihn niemals kennengelernt. Zwei Lieder nach Texten von Bruchmann, An die Leier und Im Haine. Es singt Ian Bostridge, es spielt Julius Drake. Ich will von Atreus sehnen, von Katos will ich singen. Doch meine Saiten tönen, nur Liebe immer klingen. Doch meine Saiten tönen, nur Liebe immer klingen. Die Saiten, die Leier möcht ich tauschen, wollt ihr in Sieges schreiten, sollt ihr Macht entrauschen. Oh. und im Herzen wohnet reine Friede nur. Ziehen von dannen alle Schmerzen, und im Herzen wohnet reine Friede nur, wohnet reine Friede nur. Stilles Sausen lauer Lüfte und im Brausen zarte Lüfte, die sich neigen aus den Zweigen, atmet aus die ganze Flut. Zarte Lüfte, die sich neigen aus den Zweigen, atmet aus die ganze Flut. Atmet aus die ganze Flut. Sonnenschimmer, grüne Säume zum Blüten und Blüten tilgend aller Qualen Stuhl. Grüne Säume zum Blüten und Blüten tilgend aller Qualen Stuhl. Ian Bostridge und Julius Drake mit zwei Liedern nach Franz von Bruchmann, zuletzt im Haine. Und noch ein Bruchmann-Lied gibt es, eines, das sich dezidiert auf Johann Senn bezieht. Wer wagt's, wer will mir die Leier zerbrechen, noch tagt's, noch glühet die Kraft, mich zu rächen. Diese Verse legt Bruchmann dem Freund in den Mund und Schubert setzt sie in ungewöhnlich grimmige, fast moritatenhafte Töne. Wer wagt, wer wagt, wer will mir die Leier zerbrechen? Noch tagt, noch tagt, noch tagt, noch blüht die Kraft, mich zu brechen. Noch lang heran, ihr alle, wer hinter sich erkühnt, aus dunkler Felsenhalle ist mir die Leier geglüht. Ich habe das Holz gespalten aus riesigem Eichenbaum, worunter einst die alte und tanzt den Bruder zusammen. Die Seite drauf nicht das Hande, den Kopf und den glühenden Strahl, als einst sie in südiger Wand versank in das blühende Tal. Als einst sie in südiger Wonne versank in das blühende Tal. Aus alten Ahneneichen, aus rotem Haaret Gold, des Leiert und immer Teichen, solang die Götter wir wollt. Aus alten Ahneneichen, aus alter Ahneneichen, aus rotem Abendgold wirst Leier du nimmer weichen, solang die Götter mir hold. Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore mit dem zürnenden Barden nach Franz von Bruchmann. Spätestens nach der Senn-Affäre dürfte auch Schubert der Wiener Polizei bekannt sein. Der Metternich-Staat führt Listen über missliebige Objekte. Das Verbot der Meinungsfreiheit gilt nicht nur auf bedrucktem Papier, sondern auch im öffentlichen Leben. Turnplätze werden geschlossen, wie gesagt, aus Angst, die Bürger könnten durch die körperliche Betätigung auf dumme Gedanken kommen, und an hohen Feiertagen oder in der Fastenzeit darf nicht einmal hinter verschlossenen Türen im privaten Rahmen getanzt werden. Schubert erlebt mehrfach solche Razzien. Ohne dass er sich explizit politisch betätigen würde, gerät er also mit dem Staat und dessen Organen in Konflikt. Das lässt sich offenbar nicht vermeiden. Bei der Frage, wer oder was Franz Schubert ist, politisch gesehen, hilft diese Beobachtung allerdings nicht weiter. Ist Schubert ein josephinisch beseelter Aufklärer nach dem vergleichsweise fortschrittlichen Kaiser Joseph II.? Oder ist er ein verkappter Liberaler? Ist er im Herzen Patriot oder Romantiker? Natürlich weiß Schubert sehr wohl, was erlaubt ist und was verboten. Wie seine Dichterfreunde, die sich zur Tarnung mal ein antikes Mäntelchen überstreifen, mal ein mittelalterliches, reagiert auch er auf die Belange der Zensur. In seinen Opernversuchen ist das gut zu beobachten. An Schuberts Grundeinstellung aber, dass der miserablen Wirklichkeit einzig durch Poesie zu helfen sei, ändert das nichts. Hätten die Zensoren diese Einstellung erkannt und ernst genommen, hätten sie sich daran wohl erst recht die Zähne ausgebissen. Dafür aber sind sie scheinbar wirklich zu dumm, wie Johann Senn schimpft. In der nicht textgebundenen, absoluten Musik existieren solche Probleme nicht. Das Emerson Quartett mit dem ersten Satz Allegro assai aus dem Streichquartett in C-Moll, Deutschverzeichnis 703. Thank you. seine Komposition aus dem Dezember 1820, ein Dreivierteljahr nach der Senn-Affäre, von der man meinen sollte, dass sie bei Schubert Spuren hinterlassen hat. Der Streichquartettsatz in C-Moll, Deutschverzeichnis 703, der Kopfsatz eines fragmentgebliebenen Quartetts. Es spielte das Emerson-Quartett. Das Fragmentarische ist hier vielleicht schon Befund genug. 1820, Schubert durchlebt seine sogenannten Krisenjahre, er komponiert kaum Kammermusik und scheitert mehrfach an Versuchen im sinfonischen Repertoire und auch was die Klaviersonate betrifft. Sind die politischen Umstände mit daran schuld? Ein Blick in die Partitur des Quartettsatzes legt das nahe. Schubert arbeitet hier mit zwei Themen, die sich nicht nur klassisch antithetisch zueinander verhalten, sondern sich in der Durchführung regelrecht verkeilen. Das erste Thema, eine kreisende Tremolofigur über einem absteigenden Quartgang, steht in Moll. Das zweite, ein sehnsüchtiges Lied, in Dur. Das Lied könnte ein Traum sein, ein Künstlertraum von Poesie und Fantasie, der von einer stürmischen Wirklichkeit zerstört wird. In der Reprise dreht sich die Reihenfolge der Themen um. Der Satz schließt also mit dem Tremolo des Beginns. Und das ist vielleicht kein gutes Zeichen. Das Streichquartett bleibt Fragment, wie gesagt. Nach nur 41 Takten bricht der zweite Satz Andante ab. Inmitten der Bewegung lässt Schubert es hier bewenden, der unfertige zweite Satz aus seinem C-Moll-Quartett von 1820. Es spielte noch einmal das Emerson-Quartett. Passivität, Ohnmacht, Tatenlosigkeit, das sind die Stichworte, die einem auf der Suche nach Franz Schuberts politischer Überzeugung schnell begegnen. Die Forschung ist sich darin heute relativ einig. Bis in die 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, wie gesagt, gilt Schubert als unpolitisch, als nur Musiker, wenn man so will. Erst der Geist von 1968 räumt mit den einschlägigen Klischees auf und schießt dabei des Öfteren auch übers Ziel hinaus. In der hochpolitisierten Gegenwart der europäischen Studentenunruhen und ihrer Nachwehen ist plötzlich alles politisch. Man werfe nur einmal einen Blick in Frieda Reininghaus' hochgerühmte Monographie »Schubert und das Wirtshaus – Musik unter Metternich« aus dem Jahr 1979. Eine der wenigen, die davon heute noch zehrt, ist die Musikhistorikerin Veronika Beci. Beci sagt, das Schubert-Bild sei von Anfang an und absichtlich von allen politischen Bezügen gereinigt worden. Und sie macht dies vor allem an der verschollenen Prometheus-Kantate fest. Seltsamerweise gelten all jene Werke Schuberts als verschollen, schreibt sie, die eindeutig politisch lesbar wären. Doch wäre diese Kantate für Solostimmen, Chor und Orchester von 1816 das wirklich? Ihr Textautor Philipp von Drechsler ist ein Dichter des Vormärz. Ihr Auftraggeber und Widmungsträger Heinrich Josef Watteroth, bei dem Schubert auch eine Zeit lang wohnt, ist erklärter Metternich-Gegner und Josephinist. Nun gut. Aber genügt das, um aus Schubert einen politischen Komponisten zu machen, so ohne weitere Kenntnis der Musik? Halten wir uns an den Prometheus, der überliefert ist, an Schuberts Ballade nach Goethe vom Oktober 1819. Prometheus, der griechische Titan, der den Menschen das Feuer bringt und dafür von Zeus schrecklich bestraft wird. Hören Sie eine Aufnahme mit dem Bassisten Kurt Moll und dem Pianisten Kurt Gaben. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst. Und über den Knaben gleich, der Disteln köpft. Meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut und meinen Hirt, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch, Götter. Ein Kind war, nicht wusste, wo ein noch aus, kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wir ein Ohr zu hören meine Klage. Ein Herz wie mein des Bedrängten zu erbarmen. Mir half mir wieder der Titanen Übermut. Wir rettete vom Tode mich, von Sklaverei. Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz, und glühtest jung und Rettungsdank dem Schlafenden da droben. Ich dich ehren, Ophir, hast du die Schmerzen gelindert jedes Beladenen. Ich dich ehren, Ophir, hast du die Tränen gestillet jedes Geängsteten. Hat mich nicht zum Manne geschmiedet die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal. Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Blütenträume reiften? Leidenschaftlich dramatisch geht der junge Schubert hier zu Werk. Prometheus nach Goethe, eine typische Ballade. Kurt Moll wurde begleitet von Kurt Garben. Es gibt viele Diskrepanzen zwischen Schubert und seinen liberalen Freunden. Die meisten von ihnen stammen aus gutem Haus, Schubert tut das nicht. Einige engagieren sich politisch, Schubert tut das nicht. Und viele schlagen dann doch eine bürgerliche Laufbahn ein, arrangieren sich mit den Verhältnissen, resignieren. Auch das liegt Schubert fern, wenngleich er es wohl gewollt hätte. Sein einziger Anlauf in dieser Richtung, als er sich auf eine Musiklehrerstelle in Laibach bewirbt, verläuft im Nichts. Kann Schubert sich den Liberalismus in jungen Jahren auch weniger gut leisten als die meisten seiner Freunde, so bleibt er ihm doch am längsten treu. Die krasseste Wandlung vollzieht hier der Schubert-Intimus Johann Meyerhofer, der vom Dichter zum Zensor wird und an diesem Widerspruch letztlich zerbricht. Drei Lieder aus bewegter Zeit nach Gedichten von Meyerhofer: Fahrt zum Hades, Philoktet und der zürnenden Diana. Christoph Brigardien und Andreas Steyer sind die Interpreten. Da tönt kein Lied, da ist Schon schau ich die blassen Danaiden, den fluchbeladenen Tantalus. Es wurmelt Todesschwangern Frieden, Vergessenheit, dein alter Fluss. Vergessene nicht zwiefach sterben, was ich mit höchster Kraft gewann, verlieren, wieder es erwerben. Wann, wann enden diese Qualen? Funken in die Welt, die streuen. Schönheit funken in die Welt nicht reihen. Den Sterbenden wird noch dein Bild erfreuen, ihr atmet reiner, ihr atmet freier, wem du gestrahlet ohne Schleier, wem du gestrahlet ohne Schleier. Den Sterbenden wird noch dein Bild erfreuen, ihr atmet reiner, ihr atmet freier, wem du gestrahlet ohne Schleier, wem du gestrahlet ohne Schleier. Ein Pfeil, er traf, doch blinde rinnen die warmen Wellen aus der Wut. Wellen aus der Wunde, noch zittert vor dem matten Sinnen des Schauens süße letzte Stunde. Noch zittert vor dem matten Sinnen des Schauens letzte Stunde. Ein Pfeil, er traf, doch linder rinnen die warmen Wellen aus der Wunde. Noch zittert vor den matten Sinnen des Schauens sitz ich ohne Bogen und starre in den Sand. Was tat ich dir, Ulysses, dass du sie mir entwandt? Die Waffe, die den Trojern des Todes bot war, die auf der Wüsteninsel mir Unterhalt gewahr. Es rauschen Vögelschwärme mir überm greisen Haupt. Ich greife nach dem Bogen, umsonst, umsonst, er ist geraubt. Aus dichtem Busche raschelt der braune Hirsch hervor. Ich strecke leere Arme zur Nemesis empor. Zur Nemesis empor. Du schlauer König, scheue der Göttin rächer Blick. Erbarme dich und stelle den Bogen mir zurück, den Bogen mir zurück. Der Tenor Christoph Bregardien und Andreas Steyer am Hammerflügel mit drei typischen antiken Liedern nach Johann Meyerhofer. Zuletzt der zürnenden Diana, eine Todesvision der eigenen Art. Es lohnt sich zu sterben, sagt dieses Gedicht, sagt das Lied, solange man nur weiß, warum. Schuberts schöpferische Krisenjahre erstrecken sich in etwa von 1819 bis 1822. Jahre, in denen ihm auf dem Weg zur großen Sinfonie wenig gelingt. Jahre, in denen er sich mental vor allem auf die Gesellschaft seiner Freunde stützt, den regelmäßigen Austausch über künstlerische und wohl auch politische Fragen. Seltsame Koinzidenz. Kaum ist die Krise vorüber, bröckelt der diskursive Zusammenhalt unter den Intellektuellen. Schubert in einem Brief an Schober 1823. Vor allem muss ich dir ein Lamento über den Zustand unserer Gesellschaft, also der Wiener Lesegesellschaft, wie über alle übrigen Verhältnisse ankündigen. Bruchmann ist nicht mehr der, der er war. Er scheint sich in die Formen der Welt zu schmiegen und schon dadurch verliert er seinen Nimbus, der meines Erachtens nur in diesem beharrlichen Hintanhalten aller Weltgeschäfte bestand. Man höre stundenlang, so Schubert weiter, von Reiten und Fechten, von Pferden und Hunden reden. Das interessiert den Komponisten nicht. Sich in die Formen der Welt zu schmiegen, betrachtet er unter den Freunden als Verrat. Das Ausklammern aller Weltgeschäfte scheint die Verabredung gewesen zu sein. Das kann man politisch oder apolitisch verstehen, als Versprechen eines Elfenbeinturms oder als Besinnung auf eine andere, bessere, ideale Wirklichkeit. Weltverbesserung indes ist Schuberts Sache nicht. Er hat sich vorrangig um seine eigene Existenz zu kümmern und trägt Konflikte und Revolten musikalisch aus. Zum Beispiel in seiner Sinfonie in E-Moll bzw. E-Dur, Deutschverzeichnis 729, deren vier Sätze lediglich im Entwurf vorliegen und diverse Vervollständigungen erfahren haben. Schubert experimentiert hier mit einer betont großen Besetzung, mit einem neuen, anderen Ton, ja mit der Unverbundenheit seiner Themen und Motive untereinander, als wolle er die Welt in ihrer Disparatheit abbilden. Aber das bleibt letztlich natürlich Spekulation. Hören Sie den vierten und letzten Satz aus dieser Sinfonie Allegro Giusto. Neville Marriner leitet die Academy of St. Martin in the Fields. Thank you. Schuberts Entwurf zu einer Sinfonie in E-Moll bzw. E-Dur, hier vervollständigt von Brian Newbold. Wir hörten das Finale, Allegro Giusto, Neville Marriner dirigierte die Academy of St. Martin in the Fields. Und damit geht die 15. Folge unserer Sendereihe über Franz Schubert zu Ende. Nächsten Sonntag geht es hier weiter, dann wird mit dem Liederzyklus Die schöne Müllerin das Wandern das Thema sein, eines der großen Schubertschen Lebens- und Schaffensmotive. Ich bin Christine Lemke-Mattwey und gebe Ihnen jetzt den Frühlingsglauben mit in den Sonntagabend, ein Lied nach einem Gedicht von Ludwig Uhland, in dem sich nicht nur jahreszeitlich und nicht nur emotional alles, alles wenden soll. Es singt Brigitte Fassbender. Ich will nicht mehr.